jetzt sind wir einfach wieder am Essen. Weißt? Das ist... Ich wünsche ganz gut. Ja, gut, ja. Ist also ehrlich gesagt nicht so gemütlich für letzte Woche. Ja, aber ich habe einfach Babys. Babys-Festival ist für mich. Ja. Dafür haben wir einen Babyfilm. Kung Fu Panda 2. Da gehen wir am Essen. Ja, eben, super. Passt ja. Ja, super Sache. Und Submarine, der kleine Indie-Film. Aus England, ja. Mhm. Was wir sonst noch gesehen haben, ich habe noch gesehen, Zirkus Columbia. Es ist also die Geschichte von einem, der nach 20 Jahren in Deutschland 1991 zurückkommt. In sein Dörfli in Bosnien und Herzegowina. Er hat dort immer noch eine Frau, die er scheiden will, oder? Wo er zurückkommt. Weil er nimmt eine ganze junge, rothaarige mit. Kommt im Mercedes, oder? Und schießt die Frau gerade aus dem Haus. Weil er will jetzt mit dieser Neuen dort rein. Er muss in so einer sozialen Bruchbude leben mit dem Sohn. Oh. Der Sohn ist so etwa 20, also genau so, dass er ihn nicht kennengelernt hat. Ja. Und der befreundet sich dann mit dieser jungen neuen Geliebten. Ja. Das findet die Mami nicht so toll. Und dann gibt es da einige Probleme. Das war jetzt gut gewesen. Das ist gut. Tönt das nicht so? Wieso nicht? Das tönt das wie so. Nein, das war erfrischend sommerlich gewesen. Ja. Hintergrund, der eiserne Vorhang gefällt und so. Und bald ist Bosnienkrieg. Genau, und es wohnt in einer Bruchbude. Genau. Und das nennst du Sommermovie. Genau, das ist richtig ein Feel-Good-Movie eigentlich gewesen. So ein bisschen am Fluss, sind sie gebadet und so. Und eben die zwei Jungen, die sich da näher kommen. Und doch, Mila Furlan spielt noch mit. Aus Lost und Babylon 5. Und das ist also super gespielt, vor allem auch der Mann, weil der ist eigentlich so ein Arschloch. Also wieder ein Film für dich. Ja. Und trotzdem irgendwie will man da, dass er mit seinem Sohn ins Rechte kommt. Und ist eigentlich nur die letzte halbe Stunde ist dann ein bisschen dramatisch und so. Aber vorher ist es wirklich ja, gute Unterhaltung. Lockig. Ja, was würde ich nicht gerade sagen, aber doch so. Ja, man bekommt so vor allem geografisch ein bisschen ein Gefühl und in einem Dörfli und so. Ja. So wie ich es halt amigs toll finde, gell? Ja, so ein bisschen Kolorit. Genau, so ein bisschen Velo fahren und zum Glaser, wo am Fluss sein Büro hat und so. Ja, gell? Schön, oder? Ich nenne das Zeitverschwendung. Nein, das ist super. Ja, was du gesehen hast, so besser gesehen da? 13 oder was das war? Nein, das war nicht wirklich besser gewesen. 13, das ist ein Remake vom... Das ist ein georgischer Film. Ich weiß nicht mehr, wie die dritte Zeit auf Georgisch heisst, aber er heisst auch 13. Zametti oder so. Zametti, das ist irgendwie, ja. Das fängt im Original ganz normal an. Es ist da irgendein Elektriker, der meint, der Titel am Flicken ist. Und dann stirbt dann der durch die Bude gehört. Dann nachher hat er aus dem Turn irgendwie von einem Brief geschwätzt, der ihm ganz viel Geld verspricht und so. Und dann nachher geht dann der Elektriker nimmt dann den Brief an sich, tut dann alle Befehle ausführen, die er dann auf dem Brief aufgelistet bekommen hat, tut alles machen. Und dann kommt er dann in ein abgeschiedenes Häuschen und wird dort mit etwas Grausamem konfrontiert. Aber das Cover sieht so irgendwie nach Guy Ritchie-Krimi aus. Also definitiv, das, ja. Aber das jetzt nicht so. Genau, aber von der Schauspiel her ist jetzt im Remake Jason Statham und Ray Winstone und Mickey Rourke. Also, ja, einiges mehr als Bar Power. Jetzt das Original, da hat man eben sehr lange die Leute im Dunkeln lassen, was geht es eigentlich, oder? Und dann ist wirklich in der letzten halben Stunde ist dann rausgekommen, was dann genau gemacht wird, dann in dem abgeschiedenen Häuschen. Das Remake macht keinen grossen Hehl daraus, darum kann ich das jetzt gerade so erzählen. Sie werden nachher aufgefordert, eine Art russisches Roulette zu spielen. Das heisst, du hast dann irgendwie 20 Kandidaten, die stellen sich immer einen Kreis auf und du musst dann immer dem vorne dran, musst du dann Knarren, die Luft in den Grind heben und dann, sobald eine Lampe, die dann in der Mitte von dem Raum ist, angeht, dann wird geschossen. Genau, am Anfang kommt jeder eine Kugel über, im zweiten Umgang gibt es zwei Kugeln und im dritten Umgang drei Kugeln. Also wird dann immer weniger und der am Schluss noch steht, der hat dann gewonnen. Mhm. Ja. Dann cool. Klingt cool, ja. Also im Original ist es lässig gewesen. Jetzt das Remake wollte ich zu viel erzählen. Also Im Original bist du wirklich in der Rolle von dem armen Elektriker gewesen. Du hast nicht gewusst, was rundherum läuft und so. Du bist wirklich sehr lange im Dunkeln gelassen worden. Und jetzt beim Remake in der ersten Szene siehst du so einen Schluss eigentlich schon, wie es er gegen andere das Duell austreibt. Also schon ein riesen Spoiler, gerade am Anfang. Weißt du, was dazukommt? Dann geht das schleppend, bis du wieder im Haus rein bist und so. Und dann gibt es dann die Duell dort. In einer Nebenrolle gesehen als Organisator ist der Michael Shannon und der ist super. Also, ich mag den Shannon sowieso. Das ist der mega ehrliche Kaib aus Revolutionary Road, und wo dann jetzt eben Superman, der General Zod wird spielen. Und der genießt die Rolle als Tourneeleiter. Der, ja, er ist lässig. Der spinnt ja sowieso ein bisschen. Der spinnt sowieso, ja. Und darum eben perfekt bei der Rolle. Sonst eben, wo du zu viel erzählen, du siehst nicht nur im Elektriker seine Ansicht, du siehst irgendwie noch drei andere Hauptpersonen, du siehst den 50 Cent auch noch schnell seine Story erzählen. Und 50 Cent? Cool. Damit, hat ja. Hat es sich gemacht? Nein. Und ja. Und ja, weil das Ganze noch in Farbe gedreht wurde, ist halt einfach die düstere Atmosphäre, die du im Original wirklich gehabt hast, bist du dann ganz weg. Das Remake, das man sich eigentlich wieder sparen konnte. Er versucht, wenigstens löblich, dass der Regisseur ist der gleiche wie vom Original. Nicht hat versucht, eins zu eins nochmal das gleiche abfilmen. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, Funny Games zum Beispiel. Der hat wirklich versucht, etwas anderes zu machen, aber ja. Es ist mir zwar gelungen, etwas anderes zu machen, aber spannend ist es nicht mehr. James Mangold, kennst du den? Jawohl. Der tut jetzt vielleicht den Wolverine machen, hast du das gehört? Das habe ich gehört, genau, ja. Er hat Walk the Line gemacht, 310 to Yuma, Identity, also der war schon in jedem Genre zu Hause. Jetzt kommt das Comic fehlt noch. Und jetzt ist ihm das angeboten worden. Unterschrieben ist noch gar nichts, aber Fox hat gesagt, mal, du sollst es machen. Das ist jetzt ein Schritt abwärts, oder? Vom Herrn Aronofsky. Ja. Ja. Weil der Mangold, der hat einfach. Das ist so ein kleiner Job für mich. Also, er hat gute Filme gemacht, sind alle super. Aber sie haben irgendwie keine. Sagt jetzt nicht extra Identität. Ja, man sieht seine Handschrift nicht dort. Also, er macht wirklich Gun for Hire, ist er ein bisschen. Und eben, er macht super Filme, er steht für Qualität. Ja. Ich habe Angst, dass das etwas wie ein Wolverine wird, also einfach so eine Auftragsarbeit. Aber der Hugh Jackman ist ja so begeistert vom Skript, also da habe ich doch noch ein bisschen Hoffnung. Ja, ja. Ein bisschen Hoffnung. Der Tarantino ist auch ein neuer Film. Django Unchained. Da geht es irgendwie um ein Rache-Drama. Um einen Sklave, der sich bei seinem ehemaligen Herrn geht rächen und dann nachher auch seine Frau will befreien. Da gibt es jetzt ein paar Casting-Gerüchte. Zum einen haben wir hier Leonardo DiCaprio als böse Sklaventreiber. Als Bösewicht hat man noch nie wirklich gesehen, gell? Nein, vor allem nicht die, nein. Departed hat er die Müse böse spielen. Er hat ja schon den Landa spielen. In Inglourious Basterds. Genau. Und jetzt fände ich das cool. Ich also richtig mit Südstaat-Akzent. Ich bin Fan von dieser Idee, ja. Bist du am Bart wach so lang und gut ist. Und den Dings haben wir auch noch, gell? Der Walz wieder. Als Kopfgeldjäger. Der ist sicher dabei, ja. Er wird dann der Ausbilder sein vom Django und dann dem auf so einen Rachefeldzug begleiten. Ja, hast du sonst gerade noch News von dir? Nein, nicht weltbewegend. Also, dann hören wir doch einen Clip von Submarine. We are living. Nein, ein anderer. Okay, sit up. Are you being victimized again? No. What do you mean victimized? I've never victimized. Yes, you were throughout primary school and in cups. I don't remember that. Well, I do. There's a lot of crying. Is it drug related? How is this drug related? I really don't know. You tell me. It's not. Your pupils are huge, Oliver. It's dark. Is it self-harm? Why would I punch myself in the eye? I really don't know. I wouldn't. Like, this is stupid. Well, I'm not going anywhere until you tell me the truth. Okay. I got into a fight. Mm-hmm. I was defending the honor of my girlfriend. Okay. Fine. You're not being serious. It's fine. No, I am. I have a girlfriend now. Really? Yeah. Do you? Yeah. Really? Yeah. Of course. It's of course. What I mean, why wouldn't I didn't? I mean, I didn't know what I to. No, I didn't come here. Submarine. Was ist jetzt das? Ist das mit U-Boot? So? Nein, überhaupt nicht. Nicht? Nein. Also kommt eins mal vor, aber sonst weniger. Ist ja Coming-of-Age Story wieder mal. Genau, ja. Lange keine mehr gehabt. Ja. Es gibt ja so viele. Aber vielleicht ist ja die etwas anders. Vom Humor her, definitiv. Also es geht um den. Wie heißt er? Oliver Tate. Der, in welcher Zeit spielt das? Es ist so ein bisschen... Ja, man weiß es nicht. Aber es ist so ein bisschen 70s, 80s, glaube ich. Mhm. Und der verliebt sich in ein Mädchen und will das natürlich beeindrucken und muss dazu ein kleines Double spielen und das dicke Mädchen plagen in der Schule und so. Und währenddem hat er noch lustige Eltern. Sehr schöner Ausdruck. Ja. Wo die Mutter eventuell eine Affäre mit einem neuen Nachbar hat. Das ist so ein. So ein Guru. So ein esoterischer Guru mit Fokuhila, gespielt von Paddy Constantine. Super. Und das ist jetzt Wes Anderson Light gesehen. Oh. Noah Baumbach Light. Also hat mich sehr an Squid and the Whale erinnert. Statt dem Tennislehrer am Kurligen haben wir jetzt hier halt den Guru. Außer dass hier noch die junge Liebesgeschichte noch ein bisschen mehr im Zentrum steht als die Familienproblematik. Ich finde einfach bei diesem Film erfrischend den schwarzen Humor, den er hat. Der steht weniger gehabt bei den Anderson und Baumbach Filmen. Zum Beispiel einer der ersten Szenen malt er sich aus, ja, was ist jetzt, wenn ich sterbe, oder? Und dann, eigentlich ist es eine todtraurige Szene, so, was wäre, wenn und so, aber ich habe mich vergrölt dort. Also, da der Trauermärsch machen, alle zünden Kerzen an, auch seine Idee, die Eltern überwachen, ob sie am Mittag geschlafen haben, mit dem Dimmer in ihrem Zimmer, super. Aber es ist doch wirklich so ein bisschen... Nein, mir ist einfach dann da die geplänkelten Akustik-Songs immer zwischen, die Liftmusik immer mit zwischendurch. Arctic Monkeys, Leadsänger Alex Turner. Beim ersten Song war es noch nett gewesen, und nachher hat es einfach nur noch genervt. Oh, das ist kein Herz. Nein, ja, da die Traumsequenz und einfach so, alles ein bisschen so, ja, wir wollen jetzt doch ein bisschen Sundance überbringen. Was mir gefallen hat, ist der Vater. Der depressive Vater. Genau, gespielt vom Noah Taylor. Wo ich irgendwie immer so gedacht habe, den kenne ich doch. Tatsächlich. Kennen aus Vanilla Sky zum Beispiel. Aber jetzt hier eben mit Bart und als Meeresbiolog, da um den Titel Submarine. Und das ist jetzt für mich einfach nur gut gewesen. Ich gebe 4 Sterne. Weil das ist mir zu. Hat sich anbieten an die sonst Mann-Sensibilität. Aber hat das irgendwie nicht geschafft, weil er einfach... Ich bin natürlich gemein gewesen, oder? Ich habe den Film, ja, ich habe den Film früh gesehen. Ich habe ihn früh gesehen und habe gesagt, Rushmore super, und wir sind beide Rushmore-Fans. Ja. Und bist bestimmt mit hohen Erwartungen reingegangen. Also, nein, ich habe ihn jetzt frisch gefunden. Das ist nicht frisch, das ist ein alter Hut. Also. Ja, der Humor ist frisch. Frisch, locker, fröhlich, aber gleichzeitig immer, die Sonne scheint nie in dem Film. Also, völlig bedrückende Stimmung, aber trotzdem immer so flackert ein bisschen etwas auf und so. Nein, ich habe den schön gefunden. Schön, einer von den Kenntnissen von dem Jahr. Und der wird auch sicher im Top 10, wenn er Top 5 sein am Ende vom Jahr. Ui, nein. Ja, mal. Ui, nein. Ja, so, was kommt nach Captain America? Komm, hör mal auf. Aber in der Top 10 haben wir dafür den nächsten Film. Oh ja. Das ist der Trailer von Kung Fu Panda 2. You guys, did you see that? I just was like, what? Yeah. Oh, I have received a message. From the universe? From a messenger. Oh, yeah, of course. Our greatest masters are disappearing. I fear this is the work of Lord Shen, who has unleashed a new kind of threat on our world. This could mean the end of Kung Fu. But I just got Kung Fu! And now, You must save it. Kung Fu Panda 2, der geht gerade weiter, wo der erste aufgehört hat, eigentlich. Genau, ja, er ist ein Drachenkrieger, hilft doch wieder armen Leute und so. Furious 5 unterwegs. Und es gibt einen neuen Bösewicht, und zwar der Master Shen. Das ist ein weißer Pfau mit roten Pfauenaugen, sieht super aus. Stimme von Gary Oldman, genau, super castet. Spruch von Gary Oldman. Und der hat entdeckt, dass man Schiesspulver nicht nur für Feuerwerk brauchen, sondern da genau auch Waffen daraus machen kann. Und bedroht dann mit seinen neuen Kanonen ganz China. Genau, das liegt natürlich am Po und seinen vielblässigen Kollegen, da den aufzuhalten. Und während er das macht, findet er dann auch raus, wer er ist. Und ja, um inneren Frieden geht es dann eben Piano. Kung Fu Panda 1, wo das Marketing angefangen hat, habe ich gedacht, nein, so eine Seil, das ist wieder Dreamworks, das ist wieder Madagaskar, das ist ja, wieder... Ja, dicker, fetter Panda, genau, wo einmal mehr als schlecht, einmal mehr als weniger umgeht, ja. Dann bin ich aber sehr überrascht vom Kung Fu Panda, weil das ist eigentlich mehr ein Kung Fu Film mit ein bisschen Humor als, ja, als nur ein Seich. Vor allem durch Dustin Hoffman als... Master Shifu. Shifu hat mir sehr gut gefallen dort. Und jetzt die Fortsetzung, kann dir das Niveau halten? Nein. Nicht? Nein. Ist aber schade. Viel besser als eins. Also das 2 ist eine Granate. Super. Das 2 ist nämlich eine Action-Sequenz. Ja, man hat den Wutsch, ja. Also... Brutal gesehen, ja. Es ist wirklich eigentlich nonstop Action in dem Film. Der Film besteht 80% aus Action und die anderen 20% füllt er mit Herz. Ja. Und zwar Herz, wie man es früher nur von Disney und von Pixar kennt hat. Aber irgendwie, dass die haben das jetzt angebracht. Ein Kritikpunkt habe ich die gleiche wie beim ersten Teil. DreamWorks muss einfach immer irgendwie alles mit Star-Stimmen vollpacken, die dann einfach total nicht genutzt werden. Also Lucy Liu, Jackie Chan, Seth Rogen. Ja. Also jeder hat vielleicht etwa ja Dialogziele und ist eine Stunde im Studio gesehen. Oder so. Genau, also das, genau. Das habe ich ein bisschen schade. Oder auch der Jean-Claude Van Damme zum Beispiel. Ja, das Krokodil. Ja. Ja. Was hat der? 2 Linien. Ja. Fertig. Da hätten sie sich einiges an Geld können sparen. Mhm. Schon wieder ein 3D-Film. Schon wieder ein 3D-Film, ja. Nein, jetzt haben wir dann genug. Nein, also nach dem würde ich nicht sagen, haben wir genug. Wenn es so ist, gut. Das wollte ich eben gerade sagen. Das ist das beste 3D seit How to Train Your Dragon. Auch DreamWorks, ja. Ja. Ja. Also die haben es im Griff. Also wirklich, wenn es abwärts geht, hast du wirklich Höhenangst bekommen, wo es juckt ja echt viel irgendwo oben ab und so. Und das ist cool und gemacht. Und der Pfau mit seinen Federn und so, das sie ist sehr gut. Nein, das war definitiv eine der Überraschungen. Also ich habe gedacht, so, ja, was musst du da noch gross erzählen, oder? Weil der Witz, der Panda, der Kung Fu macht, ist eigentlich ja, plus minus durch. Wir haben ihn jetzt ein paar Mal gesehen. Und du kannst nicht einmal einen Film genau mal über das machen. Aber auch wenn man gründet, wer er ist und so. Ja, einfach das Herz, das der Film hat. Und auch das ist nicht nur ein cooler Trickfilm, es ist ein cooler Martial Arts Film eigentlich. Genau, also wenn du Action ansprichst, cool. Also wahrscheinlich im Realfilm nicht umzusetzen, aber. Das ist der actionreichste Trickfilm seit Incredibles, würde ich jetzt sagen. Und es ist wirklich etwas los und es bekämpft. Und muss man dann aber auch leider sagen, dass der Film sehr düster ist. Also eventuell die ganz Kleinen werden eventuell Angst haben. Ja, und laut ist er halt die ganze Zeit. Ja, laut, ja, ja. Also, das ist ein bisschen anstrengend, vielleicht für die ganz Kleinen. Ja, ja. Aber sonst ist das super und... Boah, und auch lustig. Also 2D-Animationen über zwischendurch. Sehr schön, ja. Da wird dann wieder mal die gute alte Zeit zurückerinnert, wo wir nicht unbedingt haben müssen, Sonnenbrille im Kino haben. Kung Fu Panda 2, das ist nonstop Action und Witz und wie du gesagt hast, Herz. Und das gibt 5 Sterne. Ich wünschte, ich könnte halbe gehen, ich will 5,5 gehen, aber dann, ja. Ich habe schon an 6 gedacht, aber dann ist es eben bei mir so, eben das Team... Aber ja. Stimmen, die zu wenig genutzt worden sind. Ja. Hast du schon angefunden, ja. Habe ich schon angefunden. Ich habe zwischen ein paar, ja, hat schon ein paar Ruhrkribieren zwischen denen gehabt. Und halt humoristisch mit dem knurrenden Magen und so. Es sind wieder, wo ist das gesehen? So Tropic Thunder, Jack Black. Ja. Witz. Also das ist, ja. Nächste Woche gibt es eine Sau-Gratismus-Komödie mit Cameron Diaz. Genau, Bad Teacher. Dann reden wir ganz kurz über Mr. Popper's Penguins und den neuesten Werner-Film. Oh je. Ah, da gehe ich nicht. Da gehst du nicht? Nein, da gehe ich also nicht. Was ich noch gehe, ist The Lincoln Lawyer. Und zu guter Letzt läuft dann an Whippet nach 2 Jahren endlich im Kino. Genau. Das Regiedebüt von der Rue Barrymore. Genau. Einen guten und bestimmt.